Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Grassner und es gibt eine neue Folge der Netzstimmen nach längerer Zeit mal wieder und diesmal mit der Judith Peters aus Stuttgart oder Stuttgart für die Nicht-Baden-Württemberger oder Nicht-Schwaben. Judith, wer bist du und was machst du? Hallo, ich bin Judith. Ich wohne mittlerweile in Haigerloch, nicht in In Stuttgart. Haigerloch! Und ich bringe tausenden Menschen das Bloggen bei. Okay, wir sind noch bei Haigerloch. Ich muss sowieso immer, also schon seit Jahren. Also ich bin wahrscheinlich Patient 1. Aber es gibt einen schwäbischen Komiker, dessen Name mir jetzt gerade entfällt, aber das ist kein berühmter, eher so ein Kleinkünstler. Und der macht immer den Joke, da gibt es irgendeine alte schwäbische Chronik, wo irgendein Mönch schrieb, der hat so eine Schöpfungsgeschichte geschrieben und dann sagt er, und dann schuf Gott im Zorn Horb und Haigerloch. Irgendwie so. Aber ich war schon in Horb. Das ist eigentlich, wenn man da nur durchläuft, wohl nicht so schlimm. Aber ich habe mir sagen lassen, du musst da 20 Jahre wohnen und jetzt immer noch als zugezogen. Und in Haigerloch war ich, glaube ich, noch gar nie. Aber wie auch immer. Dann wird es Zeit. Jetzt habe ich vor lauter Haigerloch, aber du hast garantiert gerade irgendwas mit Bloggen gesagt. Ich habe gehört, dass du Haigerloch sagtest, war mein Gehirn sozusagen anderswo. Ja, Weblogs. Irgendwie machst du coole Sachen mit Weblogs und darum habe ich gedacht, jetzt muss ich mal mit dir reden, weil ich immer coole Sachen mit Weblogs machen wollte und immer, wenn ich irgendwas versucht habe, ist es irgendwie schiefgegangen. Also vielleicht so als Background, ich blogge seit 1999, du wahrscheinlich noch nicht. Aber so früh noch nicht. Aber du bringst gerade ganz viele Menschen zum Bloggen. Und jetzt könnte man ja sagen, Blogs, ist das für Leute, die den Twitter zu kompliziert ist? Oder ich rede gerade so viel. Aber Twitter zu kompliziert, ich finde es immer ganz witzig, ne, wenn du so Seminare machst, ja, Xing, Facebook, Twitter. Und dann sagen die Leute, ja, Xing und Facebook verstehe ich, aber Twitter nicht. Dann habe ich gesagt, also erstens bezweifle ich, dass du Xing und Facebook verstanden hast. Und C, habe ich keine Ahnung, wie man Twitter nicht verstehen kann. Ne? So, aber zurück zum Thema Blogs. Warum bloggen? Das ist doch irgendwas für Boomer oder so. Ja, witzig, dass du mir diese Frage stellst. Also, ja, ne? Warum bloggen? Also, ja, warum bloggen? Weil es einfach geil ist. Das ist so meine erste Antwort. Also es ist einfach geil. Wir wissen ja alle damals, also du gehörst zu dieser ersten Generation von Bloggern, ich gehöre zur zweiten Generation. Ich habe 2005 angefangen, am 1. August 2005 habe ich meinen ersten Blogartikel veröffentlicht. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich dann dachte, damit kann ich vielleicht Kunden bekommen, weil ich war damals noch Studentin. Ich habe es auch nicht gemacht, weil ich dachte, damit kann ich irgendwie Geld verdienen, sondern ich habe es gemacht, weil es einfach geil ist, weil es einfach Spaß macht, weil es ein Abenteuer ist. Und weil ich dann irgendwie auch dachte, ich möchte irgendwie mich der Welt mitteilen. Ich habe damals ja, ich war immer in der Sneak Preview in Stuttgart und im Metropolkino. Oh ja, ich entsinne mich, deine Sneak Preview. Ja, da habe ich doch immer über die Sneak Previews gebloggt und immer über, schon damals, ich glaube 2006, habe ich mein erstes Wortspiel gebloggt, also mein erstes Wort des Tages. Es hieß damals aber noch nicht so. Und es ist ja etwas, das ich dann so konsequent durchgezogen habe seitdem. Also seit 15 Jahren blogge ich lustige Wörter des Tages. Und es ist einfach... Es ist einfach ein Hobby. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn es so anfängt, ist es die beste Grundlage, damit man es auch wirklich durchhält über die Jahre. Weil wenn man es anfängt als Akquiseprojekt, dann ist nach 4 Blogartikeln die Luft raus. Ist ja in der Tat das Problem. Ne? Also wenn man Blogberatung macht und die Leute dann sagen, ja, und wie viele Posts muss ich jetzt schreiben? Dann kannst du sagen, ja, also ich habe jetzt 6.000 Posts online und das funktioniert schon ganz gut. Ne? Also, ich habe auch Tausende geschrieben. Also ich kann gar nicht erzählen. Auf verschiedenen Blogs. Also in einem habe ich 6.000. Okay. Ich habe bei irgendeinem anderen mal importiert und habe dann festgestellt, oh, da sind ja auch noch mal 1.000 oder so. Ja. Da habe ich eine Weile, da war ich in der Tat einer der ersten Leute in Deutschland, die, glaube ich, fürs Bloggen bezahlt wurden. Ja? Also da hatte ich zwei Jobs, die so liefen. Und heute heißt es ja irgendwie Influencer, beziehungsweise damals hieß es halt Blogjournalismus. Blogger, oder so, ja. Genau. Also, das hieß einfach Blogger, genau. Ja, es ist ganz lustig, weil ich wurde nie fürs Bloggen bezahlt, trotzdem kann ich vom Bloggen leben. Das ist ja eine gute Idee. So, und jetzt erzähl mal A, wie lebst du vom Bloggen? Und B, Was machst du für Leute? Weil inzwischen hast du das ja zum Job gemacht, ne? Ja, genau. Also, wobei ich nicht Bloggen als meinen Job bezeichnen würde, aber es gehört dazu. Also, ich habe einfach aus meinem Hobby ein Business gemacht. Und zwar mache ich eben Blogkurse. Ich habe mich erst lustigerweise dieses Jahr darauf fokussiert, wirklich nur noch Blogkurse zu geben, weil vorher habe ich ja alle möglichen Arten von Textkursen gemacht. Also, ich bin ja Werbetexterin. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung zur Werbetexterin gemacht, habe auch BWL studiert und Grafikdesign und keine Ahnung, irgendwie ganz viel in diesem Bereich. War dann lange Zeit Werbetexterin, zuerst angestellt, bis ich dann festgestellt habe, ich bin eine Angstgestellte. Und dann war ich ganz froh, dass mir dann gekündigt wurde in der Probezeit, nachdem die Firma aber auch pleite gegangen ist. Also, es war so ein bisschen so die Wir ganze halten aber Agentur. fest, du warst nicht schuld, oder? Nee, ich war nicht schuld. Die ganze Agentur ist den Bach runter. Und dann so, ach ja, wir müssen alle entlassen. Ja, super. Okay, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Die beste Entscheidung meines beruflichen Lebens war meine Selbstständigkeit. Und dann habe ich eben 2018 angefangen, Kurse zu geben und erstmal alle Arten von Kursen rund ums Texten, also Webseitentexte, wie man ein Claim entwickelt, wie man bessere Newsletter schreibt. Und ach ja, Bloggen habe ich auch gemacht. Und dann irgendwann dieses Jahr oder letztes Jahr haben wir dann entschlossen, okay, wir fokussieren uns jetzt voll auf das Bloggen und bringen den Leuten das Bloggen bei. So, wie kann ich jetzt quasi vom Bloggen lernen, erleben? Ich lebe vom Bloggen dadurch, dass ich es den Leuten erkläre, erstmal auf meinem Blog. Und dann finden sie mich, dann kommen sie in meine E-Mail-Liste oder möchten irgendwie in Kontakt mit mir bleiben und früher oder später buchen sie dann einen Kurs von mir. So, einfach einen Blogkurs. Und es ist also, ich verkaufe den Leuten nicht direkt irgendwas. Ich werde auch nicht bezahlt fürs Bloggen direkt, sondern es ist eben, die Leute interessieren sich für ein Thema. Und ganz, ganz viele finden mich eben durch Google oder irgendwie Social Media oder man weiß es gar nicht so genau, wie sie mich finden. Und dann sehen die halt, ah, die hat einen coolen Blogkurs. Ja, geil. Okay, da möchte ich mitmachen. So, und das. So lebe ich vom Bloggen. Gut, jetzt haben wir so oft Bloggen gesagt, dass wir doch nochmal vielleicht für die Digital Natives, die nur Snapchat kennen oder Sollen wir mal das Bloggen definieren? so. Ich glaube, wir sollten mal kurz erklären, weil das Lustigste, was mir mal passiert ist, ist, mich hat irgendeine PR-Agenturfrau auf Skype angequatscht. Oh Gott, ja. Irgendwas, bla bla. Und dann sage ich, ja, also ich könnte ihr gern erklären, wie man Blogger sinnvoll anspricht und wie sie vielleicht selber bloggen können. Und dann kam als Antwort, wir bloggen auf Twitter und Facebook. Ja, das ist das Übliche. Das habe ich Und auch ganz oft. das war übrigens der Tag, also ich habe ihn leider nicht notiert, aber ich habe festgestellt, das war der Tag. Man sagt ja vom Schwaben, dass er irgendwie mit 40 schlau wird. Ich glaube, ich war schon über 40. Aber da habe ich gemerkt, ich konnte plötzlich diesem Impuls widerstehen, ihr zu widersprechen. Und da habe ich gemerkt, jetzt setzt die Weisheit ein. Ja, also ich hab in dem Augenblick gemerkt, es bringt überhaupt nichts, mit der jetzt irgendwie was zu bereden. Also vielleicht sollen wir mal grob klären, was das ist, woher das kommt, und warum das, wie du so schön sagst, geil ist. Ja. Ja, also Bloggen ist, wir stellen Inhalte ins Internet, aber nicht auf einer Plattform, sondern eben auf einer im besten Fall selbst gehosteten Webseite. Also Bloggen ist quasi, ich erstelle Content, der mir selbst gehört. Im besten Fall. Natürlich, ich habe am Anfang bei blogger.com gebloggt, das war quasi auch eine Plattform, aber dennoch, es ist quasi die eigene Plattform und ich bin nicht Teil einer ich weiß nicht, Social Media Gemeinschaft. Meine Blogartikel werden quasi in umgekehrter chronologischer Reihenfolge aufgezeigt. Also der neueste ist immer oben. Und es ist einfach nur eine Art, also es erklärt eigentlich nichts inhaltlich. Also die Leute haben immer früher gedacht, ja, Bloggen ist irgendwie so Tagebuch schreiben. Nee, Bloggen ist einfach erstmal nur Content zu produzieren. Es kann alles Mögliche sein. Es kann, können auch Videos sein, es sind dann Vlogger. Oder es können, keine Ahnung, es gibt auch Leute, die ihre Podcasts bloggen, in Anführungszeichen. Es können technische Blogartikel sein, es können Blogartikel sein zum Thema irgendwas mit Affiliate-Links, es können persönliche Blogartikel sein, es können Gedichte sein, man kann quasi alles Mögliche bloggen. Bloggen ist quasi nur die Beschreibung der technischen Möglichkeit, selber auf relativ einfache Art und Weise Inhalte auf eine im besten Fall selbst gehostete Webseite zu stellen. Genau, So, vielleicht klingt wahnsinnig ergänzend. komplex. Genau, also ergänzend vielleicht, jeder Post, jeder Artikel hat eine eigene Webseite, ne? Ist also sozusagen für sich auffindbar. Was haben wir noch? Manchmal gibt es sowas wie eine interne Suche. Es gibt die Möglichkeit, das Ding zu abonnieren. Ja? Also übrigens, ein Podcast ist ja nichts anderes. Also ganz am Anfang, bevor es das Wort Podcast gibt, das hat Ben Hammersley hat es erfunden, hat man einfach gesagt, das ist ein Audioblog. Also das ist nichts anderes als ein Blog, wo der Blogartikel im Wesentlichen durch eine aus einer Audiodatei besteht, die dann auch noch im Zweifelsfall kommentiert ist durch die sogenannten Podnotes, aber die Podnotes sind auch nichts anderes als ein Blogartikel. Also Podcasts sind Blogs, wenn man das mal so... Genau, weil die haben ja alle eine eigene Adresse quasi unterhalb der eigenen Domain. Also letztendlich ist Bloggen, ich sage immer, letztendlich ist Bloggen einfach nur, ich erstelle Content, der mir gehört und der nicht irgendwo auf Facebook, Twitter oder sonst wo mit anderen Inhalten konkurriert. Hm. Genau, also wir oder der Blogger konkurriert höchstens mit allen anderen Webseiten im Netz. Ne? Ja, das ist dann halt natürlich anders, weil die sind nicht auf meiner Webseite. Also bei mir nur durch meine Blogartikel und nicht durch Katzenvideos von jemandem oder durch eine Anleitung von jemand anderem. Es wird also nur mein Content eingeblendet. Und das ist so das Tolle am Bloggen, dass ich da mein eigenes Reich erschaffe, mein eigenes Königinnenreich und nicht irgendwie immer Angst haben muss, keine Ahnung, wie bei Facebook, wenn man so durchscrollt. Ich finde es furchtbar. Hier ein Video, da eine Werbeanzeige, da irgendwie ein blödes Posting. Und ach ja, eines meiner Postings ist dann da auch noch mittendrin. So ist es beim Bloggen nicht. Das ist dieser ständige, ein Eichhörnchen-Effekt. Ne? Also man findet da zwar sehr lustige Sachen, aber der Fokus ist weg. Und vor allem habe ich Content erzeugt. Und also wenn ich auf Facebook oder Twitter oder sonst wo Content erzeuge, promote ich ja immer alle anderen mit. Ja, du promotest vor allem die andere Plattform mit. Und du promotest die wird wertvoller. Aber nicht dein Content-Imperium. Genau. Das wird nicht wertvoller. Also ich fand dann zwischendurch auch mal diese Diskussion ganz spannend. Da gab es dann so diese Diskussion, sind Blogs eigentlich eine Community? Ja, und im Prinzip nein, weil es eben diese gemeinsame Plattform nicht gibt. Aber es gab natürlich damals in den Ardennen, gab es solche Dinge wie Blog-Rolls, wo man andere Blogger verlinkt hat und hat gesagt, guck mal, lies mal da, das ist auch interessant. Also man hat anfangs die Blogs primär eigentlich das war auch noch so an der Grenze, gut, das hast du nicht mehr erlebt, aber so die Vor-Google-Zeit, ne? Also wo es keine ordentlichen Suchmaschinen gab. Ja doch, natürlich, die ganzen Verzeichnisse, wo man sich eintragen konnte. Ja, genau, da konnte man sich in 1000 Blog-Verzeichnisse eintragen und sowas alles. Es gab sogar eine Möglichkeit, die Geokoordinaten in seinen Blog einzupflegen und dann wurden einem Blogs im Umkreis. Ja, aber das war wirklich so. Ich bin ja damals nach Feigen an der Enz gezogen und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe irgendwie alle Leute angeschrieben. Ich bin dann in das Blog-Verzeichnis gegangen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Und habe so eine Blog-Karte und habe einfach alle Blogger angeschrieben, die in der Umgebung waren und habe gesagt, hey, wollen wir uns nicht mal treffen? Ja, und so habe ich damals, ich glaube, einer der ersten war der Besim Karadenis aus Pforzheim, den ich getroffen habe. Und dann gab es sogar eine Weile in Feigen an der Enzen Blogger-Treffen, wo zum Teil sogar Karlsruher da waren und manchmal auch Stuttgarter und weiß der Geier. Ja, also ja, schön. So lief das dann und es gab sozusagen, man könnte sagen, es gab übergreifend über die Blogs eine Community, aber es gab nicht, also die Blogs selber waren irgendwie keine. Und was man natürlich immer gemacht hat, war, dass man auf andere Blogartikel reagiert hat. Ne? Also ich habe kürzlich immer, wenn ich in Untiefen meines Blogs mal grabe, komme ich auf irgendwelche Artikel, die dann wiederum andere Artikel diskutieren, unter denen dann immer solche Kommentardinger sind, ja, wo man sagt, Mensch, warum? Ja? Und sag mal, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Ich meine, also eigentlich haben doch die Blogger Facebook und Twitter und den ganzen Kram groß gemacht, oder? Oder wie siehst du das? Ja, also Blogger waren halt immer die, immer so ein bisschen die Speerspitze, immer so die Early Adopter von irgendwelchen Sachen. Die Blogger waren dann aber auch tatsächlich die Ersten, die auf Facebook waren, so oder zum großen Teil eben. Und dann haben halt viele einfach gesagt, okay, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr auf Bloggen, ich bin jetzt auf Facebook aktiv. Mhm. So, das war halt so eine große Abwanderungsbewegung. Und klar, die haben dann natürlich am Anfang erstmal Facebook in Anführungszeichen groß gemacht, bis dann halt Facebook so groß war, dass die Blogger plötzlich wieder ganz klein wurden, weil sie dann irgendwann doch auch festgestellt haben, okay, irgendwie ist Content produzieren auf anderen Plattformen doch nicht so geil. Noch vor Facebook gab es ja MySpace und StudiVZ. Mhm. Und da kriegt ja kein Hahn mehr heute danach. Der ganze Content, den man da produziert hat, der ist ja, also, ist ja verloren. Und ja, ich war ja eine von denen, die immer so ein bisschen so, ja, Facebook, okay, interessant. Aber ich habe trotzdem immer so meinen Hauptfokus eigentlich immer auf meinem Blog gehabt. Und das hat mich dann letztendlich auch gerettet, muss ich sagen. Also es hat dann dazu geführt, dass ich dann tatsächlich so wie so ein Fels in der Brandung hatte und dass ich dann da immer zurückkehren konnte zu meinem Blog. Mein Blog war ja auch mein sicherer Garant dafür, dass die Agenturen in Stuttgart mich ja auch gefunden haben, wenn sie gegoogelt haben. Weil wie oft Na, wenn findest man du denn? Textor in Stuttgart wahrscheinlich gesucht hat, Ja, dann hat man keine dich Ahnung, wahrscheinlich Platz 1 oder gefunden. so, genau. Und wie oft findet man denn ein Facebook-Artikel, wenn man irgendwas googelt? Also eigentlich nie. So, man Ja. findet ja eigentlich immer Blogartikel oder irgendwelche Content-Seiten oder von irgendwelchen Nachrichtenseiten oder irgendwas. Und so war das halt dann bei mir, ne? Dadurch, dass ich meinen Fokus hatte auf meiner eigenen Plattform, wurde ich wahnsinnig gut gefunden, war ich wahnsinnig gut vernetzt. Und ja, alle anderen, die dann halt gesagt haben, gut, ich möchte jetzt nicht mehr bloggen, ich gehe jetzt auf Social Media, das ist irgendwie erfolgversprechender. Von denen hat man dann irgendwie bis heute teilweise nichts mehr gehört im Digitalen, so wirklich. Also die sind einfach verschwunden. Ja. Also das habe ich auch immer, die Facebook-Freaks habe ich immer gefragt, okay, wenn jemand den Namen, also meinen Namen oder den Namen meiner Firma nicht kennt und irgendwas googelt, worüber ich geschrieben habe, ja, findet er mich auf Facebook? Nein. Ja. Er Ja. findet mich immer auf Facebook, wenn er googelt Oliver Gassner, da taucht natürlich auch mein, ja, oder mein Firmennamen oder so. Wenn das jemand googelt, okay, dann findet er auch meine Facebook-Seite. Aber wenn er etwas sucht, worüber ich geschrieben habe, dann findet er halt meine Blogseite. Und ich meine, Genau. wenn mich einer schon kennt, naja, ne, dann guckt er vielleicht halt meine Webseite an, um, ich sage immer, die Leute rufen die Webseite auf, um die Telefonnummer oder die Mailadresse zu finden, ja, oder die Ja, Öffnungszeiten. kommt Ja, drauf an. kommt drauf an. Ja, Also aber meistens. bei mir Ne? rufen halt viele meine Webseite auf, weil sie halt nach Bloggen lernen, googeln. So, und dann lesen sie sich bei Wo mir fest. rankst du da? Wo rankst du da? Jetzt müssen wir mal Ja. kurz über Google reden, ne? Über Blogs und Google Ja, mein Lieblingsthema. reden. Ja, also ich sage ja immer, ich blogge nicht für Suchmaschinen und ich halte nicht so wahnsinnig viel von SEO. Trotzdem sind meine Blogartikel wahnsinnig gut suchmaschinenoptimiert. Also, aber meine Motivation ist es jetzt nicht, Platz 1 bei Google zu haben, sondern meine Motivation ist es einfach erstmal lokalen Content zu schreiben und meine Themen da zu platzieren. Und ganz nebenbei, wenn man dann nach bestimmten Keywords oder nach Keyphrases sucht, bin ich halt irgendwo in den Top irgendwas Ergebnissen. Also hier Claim schreiben, okay, ich glaube Platz 1 oder was weiß ich, 2. Bloggen lernen, bin ich auch irgendwo mit dabei, schneller bloggen und so weiter. Diese ganzen Keywords, die halt für mich auch relevant sind, aber nicht, weil ich sie irgendwann mal festgelegt habe, sondern weil die sich so aus meinem Leben, aus meinem Arbeiten ergeben, dann ergeben sich ja auch diese Themen automatisch und die Leute, die dann eben die gleichen Themen haben wie ich, die googeln halt danach und dann finden sie mich. Und ich kriege ungefähr einmal pro Woche einen Anruf von jemandem, die dann sagt, du, ich hab einfach nur nach irgendwas gegoogelt, dann bin ich bei dir gelandet, habe dann irgendwie 3 Stunden deine Webseite durchgelesen und jetzt muss ich dich einfach anrufen und sagen, wie geil das ist. Das passiert nicht, wenn jemand meine Instagram-Seite aufruft. Da hat mich noch nie Echt? jemand angerufen oder Komisch, ne? Facebook. So, das passiert nur mit meinem Blog. Wobei ich muss jetzt zugeben, ich sehe dich ja dauernd, ich glaube, ich sehe dich immer bei den Facebook-Stories oder so, ja. Und das ist ja, also Leute, ihr müsst euch das bei Judith angucken. Was ist das? Ja, gut, klar, Facebook Judith Peters oder so, ja. Ey, die schmeißt da mit Konfetti um sich oder macht Handstand oder. Oder weiß der Geier, ja, irgendwas. Da hinten an der Wand habe ich sie gesehen, irgendwie beim Handstandtraining. Ja. Genau. Also da kommt ja schon dann so ein bisschen die Rampensau durch oder so. Ja, Also, jetzt Einschränkung. Seit 2 Wochen habe ich Instagram und Facebook vom Handy geschmissen und bin jetzt quasi clean. Jetzt ungefähr bin ich 2 Wochen lang nicht mehr, also ich habe keine Story mehr gemacht, kein gar nichts mehr, außer Postings, aber nicht über die App, sondern eben über das Facebook Creator Studio, weil ich einfach keinen Bock mehr habe auf diese ganzen Zahlen. Das nervt mich tierisch, dass wenn ich bei Instagram reingehe, zuerst diese große Zahl ist mit Followern. Oder ich gehe bei Facebook rein Ja, und dann ist mir sehe ich gar nicht auch sofort die aufgefallen. große Zahl mit meinen Abonnenten und Followern und irgendwas. Diese ganzen Zahlen Okay. machen mich völlig kirre. So, also, geh mal bei Instagram rein, Jetzt dass muss ich ich das gerade erste. mal zu Instagram reingehen. Genau. So, da Wo siehst du sollen als wir den erstes. Leuten, weißt du was, wir zeigen jetzt den Leuten mal den coolsten Instagram-Trick. Kannst du den coolsten Ja, zeig mal, Instagram-Trick ich machen? bin gespannt. So, also, zack, zack. Da sind die Leute immer ganz fertig, wenn ich denen das zeige. Also, wir gehen, Moment, ich muss, hier habe ich noch diese komische, die siehst du jetzt natürlich nicht, diese Leiste. So. Also, wir gehen jetzt zu Instagram. Ne? Ich glaube, das kennst du. Obwohl, nee, wenn du mit dem Ganzen, wenn du immer mit diesem Creator-Studio, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, so, wir sind jetzt hier bei Instagram. Ja? Und jetzt kann ich natürlich hier irgendwie, ich kann hier nicht posten, ich kann hier gar nichts machen. Ja, außer wenn ich die Ansicht umstelle auf Developer. Ja. Oder so, ja, das sieht sogar interessant aus hier, Erlebniswald, so haben wir schon wieder zwei Leuten gefolgt. Ich folge da immer den Leuten hier in der Umgebung. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich sage, gehe hier auf Rechtsklick und sage hier untersuchen. Wobei normalerweise ist das irgendwie unten, aber das ist eigentlich vollkommen Banane. So, jetzt gehe ich hier auf Mobile. So, und jetzt habe ich zumindest irgendwie, wieso ist denn das jetzt an der Seite und nicht unten? Warte mal schnell. Kann ich das da nach unten? Kann ich das irgendwie nach unten schieben? Das soll nach unten. Ja, glaube ich. Nee. Moment. Nee, geht irgendwie nicht. Gut, ist aber egal. So, und jetzt hätte ich ja theoretisch, oh, guck an. Ja? Also das heißt, sobald man, also normalerweise muss man nochmal F5 drücken. Und jetzt sieht man, ich habe hier so einen komischen Blob. Ne? Sieht aus wie mobil. Tirili, ja. Ich kann jetzt einfach hier ganz normal, ja, rein theoretisch hier einfach was posten. Ja, kannst du auch was in die Story machen? Kannst du auch das ist eine gute Frage, das müssten wir mal ausprobieren. Nee, da sagt er jetzt irgendwie, ja, da sagt weil er... Posten kann ich ja mit dem Creator Studio. Er will jetzt, ja, genau. Also, aber immerhin, ja. Also du kannst jetzt normale Posts, und der Vorteil ist es natürlich der, wenn du jetzt so einen langen Text geschrieben hast oder du hast irgendwo ein Repositorium mit deinen 538 Lieblingstags oder irgendwas, dann musst du das natürlich nicht an diesem Mäuseklavier da, eintippen, ja, sondern kannst es hier am Rechner machen. Das mag jetzt alles mit dem Creator Studio auch gehen, aber wenn, ich bin jetzt nicht so der Instagram-Freak, aber Creator Studio ist ja nur für Leute mit Firmenseite, oder? Also du brauchst halt eine bestimmte Art von Account auf Instagram. Das geht halt nur mit einem Business oder mit einem Creator-Account. Eben, genau. Der Trick hier, der geht halt mit jedem. Ja, ja. Aber ist jetzt auch nicht so, jetzt muss ich gerade mal schauen. Also nochmal so zum Thema auch Social Media und so, weil Leute ja dann sagen, ja, sie bloggen ja oder sie posten ja auf Instagram und auf Facebook und warum soll ich dann noch bloggen? Oder keine Ahnung, irgendwie ist das, ich sehe halt, wie viele Leute oder ich sehe, dass die Leute wahnsinnig viel herumtouren auf Instagram, um da ihre 215 Fans zu bespaßen. Und denen 10 oder 20 das überhaupt nur zu sehen kriegen. Ja, jetzt, aber auch ganz abgesehen davon, also die investieren wahnsinnig viel Energie darauf, dass Instagram und Facebook irgendwie gut bespielt werden und wundern sich dann, dass das Business nicht vorankommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Analytics reinschaue, dann sehe ich, dass ungefähr, ich glaube, über 90% meines Traffics kommt durch Suchmaschinen, also durch Google und noch die anderen Suchmaschinen und vor allem auch über Pinterest. Also diese zwei Quellen, Suchmaschinen und Pinterest, wobei Pinterest ja auch eine Suchmaschine ist, bringen mir den allermeisten Traffic. Und es bringt quasi für mich gar nicht so viel, wenn ich jetzt rumturne auf Facebook und auf Instagram, weil darüber kommt sowieso fast niemand im Vergleich auf meine Webseite. Und es ist so krass, wie viel Zeit und Aufwand die Leute da reinstecken für Instagram, aber irgendwie immer noch keine E-Mail-Liste haben, über die man wirklich richtig verkaufen kann. Also das geht mir nicht in den Kopf hinein. Die scrollen dann wirklich, die sind dann täglich 2-3 Stunden auf Social Media, um sich zu überlegen, was sie da posten können und wie sie dann da auftreten können. Und wenn sie diese gleiche Energie in ihren Blog stecken würden und in Dinge, mit denen man wirklich Umsatz machen kann, hätten sie 10-mal mehr Umsatz. Genau, vor allem, wenn man sich die ganzen Leute anguckt, die einem erklären, wie man mit Facebook-Posts oder Instagram-Posts oder sowas, ich sage jetzt mal reich wird, ne? Also oder anders gesagt Kunden findet. Ob man dann reich wird, hängt noch an der Preisgestaltung. Aber die sagen ja dann immer, ja, und dann musst du noch Ads schalten. Ne? Also das heißt, du musst Content erstellen und dann musst du noch dafür bezahlen, dass der Content sichtbar wird. Ne? Und ich glaube, Blogger, also im Prinzip, wenn du das richtig machst, vielleicht müssen wir doch gleich nochmal über das böse S-Wort, nämlich SEO, reden. Aber Blogger, also ich glaube nicht, dass irgendein Blog groß geworden ist durch, also Leute, meldet euch bei uns, wenn euer Blog groß geworden ist durch Google Ads oder so. Ja? Ja. Du sagst jetzt in dem Sinn, du machst kein SEO. Meinst du jetzt damit, du liest jetzt nicht immer bei T3N alles, was da über SEO steht und oder auf irgendwelchen Webseiten und baust dann irgendwie irgendwelche Tags um oder so, sondern du machst das rein über deinen Content und über deine Headlines. Ja, ich mache natürlich schon, also ich habe halt das Yoast oder RankMath-Plugin, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Jetzt gerade bin ich wieder bei Yoast. Da gucke ich natürlich schon, okay, kommt jetzt meine Keyphrase oft genug im Text vor, aber die Keyphrases vergebe ich ja jetzt mittlerweile auch. Also ich weiß einfach, worauf ich schreibe. Also ich weiß einfach, was das Thema ist. Ich muss mir darüber jetzt keine Gedanken mehr machen. Ich habe in meinem Leben noch keine einzige Keyword-Recherche für mich selbst gemacht, weil ich einfach auch der Meinung bin, ich weiß doch, was mich interessiert. Ich weiß doch, worüber ich schreiben will. Warum soll mir ein Tool das sagen? Und ich weiß doch, was die Fragen meiner Kunden sind und welche Fragen sie haben, welche Probleme sie haben. Und dann weiß ich, Bloggen lernen ist eins. Okay, Bloggen mit WordPress oder mit was anderem? Oder keine Ahnung, es gibt so viele Fragen. Ich habe hier irgendwo... Wie richte ich einen Blog ein? Hier habe ich so eine Auflistung. Das ist tatsächlich hier, das hänge ich immer so irgendwo hin. Ja. Hier muss ich wieder was durchstreichen, was ich verbloggt habe. Das ist die ganze lange Liste an meinen theoretisch noch irgendwann zu schreibenden Blogartikeln. Und das ist doppelseitig beschrieben und teilweise auch sehr eng beschrieben. Also hier hinten zum Beispiel, das sind die besten Themen. So, die habe ich immer noch nicht verbloggt. Aber ich mache das mittlerweile wirklich so, dass ich weiß ja, was die Themen sind. Und dann gucke ich halt unten rein, dass wirklich noch die SEO-Ampel vielleicht noch von orange auf grün umspringt. Okay, mache ich halt noch irgendwie 3 Handgriffe, tada. So, das ist das, was ich bei SEO mache. Ich halte gar nichts davon, dieses SEO-Thema so tot zu reiten. Also ich bin da so Freundin des Pareto-Prinzips, dass ich sage, naja, mit 80% Aufwand komme ich schon sehr, sehr weit. Der Rest kann mir gestohlen bleiben. Ja. Die beste Suchmaschinenoptimierung ist doch immer noch ein guter Text, guter Inhalt. Daran scheitern ja viele, die sich so tot optimieren, weil die einfach scheiß Texte haben und nicht in der Lage sind, bessere Texte zu schreiben. Aber dann versuchen sie, für irgendwelche Keywords zu ranken. Und dann kommen ja solche Seiten bei raus, die ja Google zu Recht abgestraft hat mit diesen, ich weiß nicht, wie heißt das, Panda oder irgendwas, wo sie dann sagen, das sind einfach nur so Keyword-Farmen. Und das interessiert die Leute nicht wirklich. Also ich bin ja heilfroh, wenn Google immer mit diesen Abstrafaktionen kommt, weil dann eben diese ganzen, ja, so einfach schlecht, also gut optimierten, aber inhaltlich schlechten Seiten zum Glück endlich runterrutschen. Also das, was du vorhin gesagt hast, das hat mir gut gefallen. Du sagst, du schreibst nicht für die Suchmaschine, du schreibst für die Leute, so sinngemäß. Erstmal schreibe ich für mich selbst. Wenn einer mich fragt, ja, wie soll ich den Text Suchmaschinen optimieren? Da sage ich, verdammt nochmal, schreib einen nützlichen Text, nützlichen, verständlichen Text für Menschen. Ja, genau. Und Google versucht nämlich, nützliche und verständliche Texte für Menschen oben anzuzeigen, weil am Schluss googelt immer ein Mensch. Ja? Und dafür optimiert Google. Und wenn Google für Menschen optimiert und ich für Menschen optimiere, dann ist der Erfolg unausweichlich. Dann kann das gar nicht. Und sobald ich nämlich für Google optimiere, oder anders gesagt, wenn ich versuche zu raten, was Google gut findet, dann, also meistens, wie gesagt, es wird ja dann publiziert, so wie du sagst, dann kommen 1000 Leute und sagen, haha, ja, lieber Kunde, ich zeig dir jetzt, ne, bla bla bla. Und dann machen die da irgendeinen Trick 17. Also ich habe kürzlich auch, hat mir einer so einen Trick verraten, den habe ich dann ausprobiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Was für ein Wunder. Ja, also es war vielleicht auch ein Keyword, auf dem schon zu viele Leute drauf saßen. Wenn ich mir vielleicht irgendwas Randständiges, vielleicht werde ich irgendwann nochmal testen. Ja, vielleicht suche ich mir nochmal was Randständigeres aus. Ja, aber stimmt, eigentlich habe ich eine Idee. Ja, also ich werde das nochmal testen, ob das funktioniert. Ja, angeblich ist das so unfehlbar und in meinem Fall hat es exakt gar nicht funktioniert. Ja, Aber das publizieren dann 1000 Leute, dann machen das 1000 Leute nach für ihre 1000 Kunden. Ja, dann haben wir 100.000, oder ich habe nicht genau gerechnet, aber ganz, ganz viele, haben wir dann Leute, die solche Seiten bauen. Da kommt Google irgendwann und sagt, ach nee, das ist doch doof. Ja, oder ach nee, das wird hier missbraucht, da stimmt die Suchseitenqualität nicht mehr. Das sehen die ja. Wenn einer auf die Seite klickt und klickt nach 2 Minuten wieder zurück. Nach zwei Sekunden ist ja super. Das war irgendwie Schrott. Ja? Und dann sagen die, alle Seiten, die so sind, sind Schrott. Also einmal in den Algo und dann ist der ganze Klumpatsch wieder weg. Während wenn ich für Menschen nützliche Dinge poste, in der Regel bleiben die nützlich. Ja? Also gut, wie nähe ich mir eine Stoffmaske? Also wir reden jetzt hier gerade im Mai 2021. Ja, nähe ich mir eine Stoff-Corona-Maske? Diese Anleitungen, die brauchen wir jetzt seit einer Weile nicht mehr. Ja, Aber alles andere ist weiterhin Ja, wie nützlich. lerne Ja. ich bloggen oder wie Ja. schreibe ich ein gutes Freebie oder was schreibe ich in meinen Newsletter? Das ist ja heute genauso relevant wie in 2 Jahren. Das wird sich nicht ändern. Das ist genau So. dasselbe wie, was schreibe ich bei Xing in eine Ja. Kontaktanfrage? Wie antworte ich auf eine Kontaktanfrage? Wann nehme ich eine Kontaktanfrage an? Das sind immer dieselben Fragen. Ja? Genau. Und also ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, da haben wir auch über Xing geredet und so, und da habe ich gesagt, was ihr eigentlich braucht, ist ein Blog. Und dann sagt er, ja, aber, und ich frage, kennst du auch? Ja, du weißt, was ich sagen will. Was soll ich denn bloggen? Ja? Wir haben jetzt bei dir gesehen, wenn man da, ich habe auch gleich noch eine These, was wirklich ein Blogger ist, und das sieht man an dir ganz gut. Was soll ich denn bloggen? Dann sage ich, haben eure Kunden Fragen? Ja, sagt er Ja, ja. ich zeige das noch mal. Haben meine Ja, Kunden genau. Fragen? Haben eure Kunden Fragen? Genau. Ja, Weil haben das sie. generierst du ja aus den Fragen deiner Kunden. Ne? Genau. So. Gestern habe ich erst wieder eine Frage meiner Kunden, also Ja. meine Umgebung Oh ja, welche? herausgefunden. Denn komm, das schieben wir dazwischen. Wir sind Genau. Das die war nämlich die Frage, Weißhaube. wie lange brauche ich für einen Blogartikel? Also wie lange bloggt man für einen Blogartikel? Und ich dann so, ja, ganz klar, zwischen 1 Minute und 20 Jahren. Also, oder 3 Stunden. 3 Stunden ist so die pauschale Antwort. Je nachdem, wie lang das Ding wird und je nachdem, Genau. wie lange man schreibt. Ich weiß zum Beispiel bei mir, ich bin sehr schneller Schreiber. Manchmal sieht man es an den Tippfehlern. Also wenn der Tippfehler frei sein muss, ist es doppelt so lang. Aber so, dann sage ich so, kommen die Fragen bei euch an, sagt er ja. Sage ich ja, wie? Sagt er ja, manchmal per Telefon, aber meist per Mail, sage ich. Super, Mail. Ja, so. Frage des Kunden, du beantwortest die Frage des Kunden, du machst Copy und Paste. Du formulierst die Frage so um, dass sie im Zweifelsfall anonym ist, ja, dass man nicht mehr erkennen kann, wer die Frage gestellt hat. Du baust vielleicht die Antwort sogar noch ein bisschen aus, ja, weil das ja dann jemand liest, der jetzt die Frage nicht hatte und vielleicht in irgendeinem anderen Kontext ist. Und dann schmeißt du das in den Blog. Und das war selber eine IT-Firma und da saßen auch seine beiden ITler mit da. Und da sage ich, und Blog einrichten und so, sagen die, mache ich, ja. Und da sage ich, wenn noch Fragen sind oder, ne, also dann fragt halt, aber so. Halbes Jahr später telefonieren wir wegen irgendwas anderem. Da sagt er, du, übrigens, Oliver, wir kriegen inzwischen Kunden über unser Blog. Und ich so, ja. Es ist so simpel, ja. Wobei ich habe auch mal ganz von noch längerer Zeit, habe ich einen gecoacht, hatte eine Werbeagentur. Und dann habe ich gesagt, ja, haben deine Kunden denn Fragen? Sagt er ja. Und dann sage ich, ja, und was fragen die so? Sagt er, was kostet es? Wobei, das ist auch, natürlich auch eine interessante Frage. Was kostet eine Werbekampagne? Ne? Ja, Ist genau. Von natürlich was hängt das ab, genauso, der Preis? ist Ja. natürlich genauso relevant wie die Frage, wie lange brauche ich für einen Blogartikel? Ja, Ja. oder jetzt in meinem Fall meistens, wie viel Zeit brauche ich denn für Xing und LinkedIn? Dann sage ich, naja, das ist nicht die Frage. Ne? Und ich glaube, das ist auch beim Blogartikel nicht die Frage. Die Frage ist, für denselben Effekt, wie viel Zeit muss ich denn sonst noch aufwenden? Ja. Ja? Also, dass so viele Leute meinen Inhalt sehen, dass so viele Leute einen Impuls Ja. kriegen, mit der muss ich unbedingt mal telefonieren. Ja? Da ist das Bloggen echt unschlagbar. Das ist Also. eigentlich, sobald Kunden Fragen haben, sogar wenn nicht Kunden Fragen haben, es gibt ja sogar, das machen wir jetzt mal als heimlichen Tipp, es gibt ja Plattformen, wo Leute Fragen stellen. Nämlich zum Beispiel gutefrage.net oder quora.com. Ja. Da stellen die Fragen, die beantworte ich dort. Was mache ich? Copy und Paste, formuliere die Frage um, baue meine Antwort noch ein bisschen auf und schmeiße es ins Blog und gut ist. Genau, wobei ich ja auch sage, so dieses mit den Fragen und so, ne, das ist ja nur ein Aspekt des Bloggens. Ja. Ich bin ja großer Fan davon, nicht nur diese technischen Blogartikel zu schreiben, wo ich Fragen beantworte, Anleitungen schreibe und Checklisten und so, sondern eben auch persönliche Sachen schreibe. Das ist jetzt natürlich für eine IT-Firma vielleicht nicht so relevant, wobei ich auch der Meinung bin, auch eine IT-Firma kann eine Meinung haben zu bestimmten Trends oder irgendwas oder kann Prognosen machen oder irgendwas. Und ich sage einfach so, es ist einfach diese Mischung aus beiden Themen, die dann einen. Je nach Art des Blogs, die das dann halt auch wieder spannend macht. Zum Beispiel, wenn wir zu Experten sind oder so, irgendwie so selbstständige Freelancer oder so, dann plädiere ich schon für so eine gute Mischung zwischen so Expertenartikeln und persönlichen Artikeln. Aber es kommt auch auf die Art des Blogs an, weil wenn du jetzt einen Affiliate-Blog hast, machen persönliche Blogartikel vielleicht nicht ganz so viele Sinn. Aber da muss man halt mal gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Weil sonst Was ist denn ein da Blog deine nur aus Erfahrung? Anleitungen und Fragen, ja, ist Ja. halt langweilig. Was ist denn da deine, also ich habe mit Interesse Blogartikel über Frauen mit grauen Haaren gelesen, zum Beispiel. Aus irgendeinem Grund habe ich da, bin ich darauf angesprungen. Sehr gut. Und müsst ihr unbedingt, ihr müsst graue Haare, Judith Peters müsst ihr gucken. Dann könnt ihr den... Ja, meine grauen Haare. Ja. Ja. Und eben, du meintest ja, du hast doch gar keine. Ne? Ich habe sehr viele graue Haare, aber ich werde sie mir nicht färben. Genau, das war ja so die Quintessenz meines... Genau, das war die Quintessenz dieses Artikels. Ich finde es übrigens auch interessant. Ja? Also ich kenne auch Frauen, die graue Haare haben und... Manchmal habe ich den Verdacht, dass die noch irgendwie dieses, gibt es wirklich, habe ich jetzt gesehen, spezielles Waschmittel, ne? Non-sponsored, ja? Wo dann die grauen Haare noch irgendwie strahlen oder irgendwas, weiß nicht. Okay. Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber was ist deine Erfahrung, wenn man so einen Artikel oder einen Themenmix hat? Weil sobald man diese persönlichen Sachen mit reinschreibt, dann hat man ja plötzlich Google-Treffer, die man vielleicht, wo man dann sagt, ja, versteht jetzt Google immer noch, worum es auf meiner Webseite geht. Wie ist da deine Erfahrung? Ja. Vielleicht jetzt auch verbitten oder weil normalerweise sagt man ja, lass das. Ne? Also, nee, das ist Quatsch. Also wer das sagt, der hat sich noch nicht mit mir auseinandergesetzt. Also, nee, wirklich, das finde ich total bescheuert, sowas zu sagen. Das ist wieder hier. Also es gibt drei verschiedene Ansätze des Bloggens. Es gibt drei Strategien. Es gibt das technische Bloggen und technische Blogger sagen, lass das mit den persönlichen Blogartikeln. Fast immer sind es technische Blogger, die anderen das Bloggen erklären und deswegen kommt dieser starke SEO-Fokus ja so zum Vorschein. Deswegen dominiert ja dieses, oh, ich muss erstmal das und das und das lernen, bevor ich bloggen darf. Deswegen gibt es ja diese Angst bei vielen zu bloggen, weil sie das technisch ja vielleicht nicht perfekt machen. Also sind sie keine guten Blogger. So, das sind die technischen Blogger, die eben Anleitungen schreiben, How-Tos, Checklisten, Fragen beantworten und so weiter. Dann gibt es die strategischen Blogger, die eigentlich gar keinen Bock aufs Bloggen haben, aber sie bloggen, weil sie wissen, es ist gut für ihr Business. Und die stellen dann die Fragen, welche Themen muss ich schreiben, damit ich gefunden werde? So, die haben also eine extrinsische Motivation zum Bloggen und die brauchen dann diese Keywords. Und dann gibt es noch die dynamischen Blogger, zu denen ich mich zähle. Dynamische Blogger bloggen aus eigenem Antrieb heraus, weil es einfach ihr Hobby ist und weil sie es geil finden. Dass ich daraus ein Business entwickeln kann, ist fast immer zwangsläufig. Das passiert fast immer. Und immer ist der Blog in irgendeiner Art und Weise der Motor des Businesses. Ob das jetzt das Thema Bloggen an sich ist, so wie bei mir, kann sein, muss es aber nicht. Aber oft ist eben der Blog das, was die Kunden bringt. So, jetzt zum Thema Mischung persönlich versus Expertenartikel. Die meisten Leute landen ja auf meinem Blog, weil sie nach irgendwie sowas wie Bloggen lernen, ich will schneller bloggen oder wie schreibe ich ein Newsletter googeln. So, das sind diese klassischen, ne, hier, wie mache ich etwas Artikel. So klassische technische Blogartikel. Davon habe ich aber nicht so viele. Ich habe mal so geschaut, was so das Verhältnis ist. Und das Verhältnis ist so, ich habe so plus minus vielleicht 70 Expertenartikel und 500 persönliche. So, die lesen sich erstmal durch meine Expertenartikel, wissen dann, was Sache ist. Ah, okay, so mache ich das. Und dann wird ja unten immer angezeigt, hey, lest dir doch auch diesen Blogartikel durch. Immer so drei Blogartikel. Und da landen sie früher oder später immer auf einem persönlichen. Entweder über die grauen Haare oder über meinen, keine Ahnung, April-Scherz von diesem Jahr mit Brutal Blogging oder keine Ahnung, über irgendwas stolpern sie dann. Und dann fängt es an, erst recht interessant zu werden, weil Wissen hat ja jeder. Jeder hat irgendwie Wissen. Jeder Blogger weiß, wie man bloggt. Jeder Blogger könnte das Bloggen erklären, was ich ja auch mache. Aber in den persönlichen Blogartikeln lernen die Leute mich kennen und sagen dann, die finde ich geil, bei der möchte ich einen Kurs buchen. Ich möchte meine Haare auch nicht färben. So, dadurch, dass ich mich dann eben hinstelle und sage, schaut mal, ich bin ein Mensch mit Persönlichkeit und ich habe eben ganz krasse Ansichten teilweise auch, die ich vielleicht auch in meinen Blogartikeln transportiere, binde ich die Leute entweder an mich oder ich stoße sie ab. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich will ja nicht jeden in meinem Kurs haben. Ich will keine Maskulisten in meinem Kurs haben. Ich möchte keine AfD-Anhänger in meinem Kurs haben. Ich möchte keine Leute, die sagen, aber wir sind doch schon alle gleichberechtigt. Für was brauchen die Frauen Feminismus? Also solche Leute möchte ich nicht in meinem Kurs haben. Ne? Und wenn Sie meine Blogartikel lesen, wissen Sie sofort, woran Sie sind. Ne? Und das ist eben die Macht dieser persönlichen Blogartikel. Die machen aus einem Blogleser, machen sie einen Kunden. Oder eben auch nicht, wenn sie nicht passen. Und ich möchte nicht also alle Kunden, ich möchte nicht irgendjemanden. Ich möchte die richtigen Leute haben. Ja, ich sage immer, wenn du deine politische Meinung oder deine generelle Lebensphilosophie auf deinem Social-Media-Kanal verbreitest, dann stößt es auch immer genau die Leute ab, denen du wahrscheinlich sowieso nicht helfen. Genau, wer ein Problem damit hat, dass ich mal für die Piratenpartei, für den Stuttgarter Gemeinderat kandidiert habe. Ja, wunderbar, kontaktiere mich nicht. Also, so einfach geht das. Gut, also Genau. Jetzt mal noch meine Hypothese zum Thema Blogging. Ich weiß noch ziemlich genau, wo mir diese Erkenntnis kam. Ich glaube, das war sogar, ja genau, das war beim ersten Barcamp in Hamburg. Keine Ahnung, was das für ein Jahr war. Irgendwas 2009, 2010. Nee, kann es Nee, muss 2000. früher gewesen sein, Nee, glaube ich. muss früher gewesen sein. Ja. Moment, 2008. Ja, so 2008, 2009, um den Dreh rum, weil viel länger gibt es gar nicht Barcamps in Deutschland. Also wie auch immer. Und dann 2006 waren die erst, vielleicht war es 2007, keine Ahnung. Und dann lief ich so an der Straße lang und irgendwas war mit dem Fahrrad, das war irgendwie komisch angekettet oder ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich das fotografiert und wollte darüber bloggen. Ich glaube, ich habe es dann nicht verbloggt. Aber dann kam mir die Erleuchtung. Ich dachte, warum hast du das fotografiert? Du hast es nur fotografiert, weil es Content sein könnte. Und ich behaupte, dass ein Blogger jemand ist, der sozusagen sein ganzes Umfeld, jetzt nicht in nerviger Weise, aber als Content begreift. Ja, ich Ja, scanne alles ab nach Geschichten, die ich erzählen kann. also und zwar, also nie, und das ist nicht mal aktiv, sondern das ist, glaube ich, so semi-passiv dann Ja, es ist ein irgendwann. Lifestyle, es ist ein Ja, Lebensstil. Ja, also und ich in sage immer, allem eine Blogger ist. Geschichte zu Dass der erkennen. einen Blog hat, ist eigentlich Zufall, weil das ist Ja. einfach nur, also ich bin ja noch aus der Generation, wir haben ja wirklich angefangen, indem wir eine HTML-Datei von Hand editiert haben und dann per FTP hochgeladen haben. Da gab es noch keine Content-Management-Systeme. Da waren an den Webseiten noch keine Datenbanken dran. Da gab es keine dynamischen Webseiten in dem Sinn, ja. Und wir waren aber trotzdem schon Blogger in dem Sinne, dass wir eben aus unserem Umfeld oder aus dem, was uns so begegnet ist, Blog kommt ja von Web, Logbuch, also wir haben sozusagen das Web benutzt, um ein Logbuch von Dingen zu schreiben, die uns begegnet sind. Ja? Und klar, die einen haben Ego-Blogging gemacht oder wie du sagst, Tagebuch-Bloggen, ja? Und die anderen hatten aber schon irgendwelche Themen, entweder Literatur Ja. oder Technik oder Web oder Internet oder Politik oder was auch immer es Ja. war, ja. Und ich glaube, das, was den Blogger zum Blogger macht, ist sozusagen, dass er genau dieses Problem, worüber soll ich denn schreiben, eigentlich nicht hat. Genau, ja, das ist der Ja? intrinsische Blogger, es ist der dynamische Blogger, der Ja. dieses Problem nicht hat. Auch der Und technische, ja. nur der strategische. So Ja. jemand musst du nur das richtige Werkzeug an Ja. die Hand geben, mit dem er das noch einfacher machen kann, sodass er noch ein bisschen weniger Terz damit hat, technisch. Und im Prinzip ist das ja, was jetzt entweder als WordPress oder als, also ich finde es auch gar nicht, wir haben da im Vorgespräch uns ein bisschen latent gekloppt, ja, ob man jetzt das alles auf blogger.com machen kann. Ich behaupte, man kann auf blogger.com wunderbar ein erfolgreiches Blog machen, ohne dass man, ja, und man kann da sicher auch was verkaufen und so weiter und so fort. Aber natürlich, wenn man es gern ein bisschen komplexer hat oder vielleicht dann irgendwann doch an den Punkt kommen muss, vielleicht, wo man dann doch einen Dienstleister braucht oder so, dann kann man das sicher auch mit WordPress machen. Wobei WordPress auch wieder deutlich leichter, glaube ich, zu handeln ist wieder als mal zwischendrin. Ne? Also zwischendrin musste man dann immer noch mit FTP rummachen und weiß der Ja, Geier das ist was. heute gar nicht mehr so. Heute muss ich Das meine Finger nicht geht mehr dreckig machen inzwischen, mit FTP. das aktualisiert sich. Ich weiß immer früher, WordPress aktualisieren, das war immer so ein Terz. Und inzwischen kriegst du eine Mail, hey, dein WordPress-Blog wurde Ja, das sind aktualisiert. ganz Und du andere so, Zeiten. oh Aber ja, danke. Ja. Also da haben sie sicher auch viel gemacht. Ja, was müssen wir, also ja, genau, Blogkurs, erzähl mal ein bisschen, wie läuft das ab, was lerne ich da? ja, bei mir, was lernt man da? Also natürlich erstmal die Grundlagen. Ich mache jetzt ja auch gerade so einen Anfängerkurs. Also erstmal überhaupt, wie blogge ich? Und das ist ja bei den meisten erstmal so eine riesige technische Hürde. Bloggen ist kompliziert, bloggen ist technisch. Und dann versuchen wir das erstmal zu beheben, diesen Denkfehler, weil letztendlich, ne, kann ich ja bei IONOS oder was weiß ich, Strato, All Inkl einfach hingehen, mir eine Domain sichern und dann mit Ein-Klick-Installation WordPress installieren. So, tada, Problem gelöst. Also es Ja. ist kein Problem. Und das Und nächste ich glaube, große die Problem, aktualisieren auch immer von selber, ne? wie bitte? Die aktualisieren eigentlich immer von selber, oder? Wenn man diese Ja, das ist einklickt, halt diese dann. Ein-Klick-Installation. Entweder machst du das gemanagt von denen, dann aktualisieren sie alles selber. Aber ich sage, das das braucht man nicht, das ist einfach nur rausgeschmissenes Geld. Du machst einfach eine selbst gehostete, ganz normale Ein-Klick-Installation, da musst du halt einmal pro Monat auf diesen Button klicken, dass du irgendwas aktualisierst, ungefähr so, oder noch seltener, und dann aktualisiert sich das. So, also, was bringe ich denn dann noch bei? Ne, nachdem wir die technische Hürde genommen haben, nehmen wir die Hürde zum Thema, oh, was schreibe ich? Und die wichtigste Frage, wen interessiert das eigentlich, was ich da schreibe? Die Leute haben ja immer so das Gefühl, sie dürfen nichts schreiben, was uninteressant sein könnte. Mhm. Und das könnte ja womöglich jemanden nicht interessieren. Oh weh, oh weh. Also die Blogartikel, die ich schreibe, interessieren ungefähr 99,8% der Weltbevölkerung nicht. Wollte ich gerade sagen. 99% der Leute interessieren sich sehr sicher nicht für das. Genau, aber für die blogge ich doch nicht. So, ich blogge für mich. Ne? Erstmal, dann sage ich immer, okay, was interessiert dich denn? Mach dich doch frei davon, was andere interessieren könnte. Weil sonst wirst du nie deine Geschichte schreiben, sondern immer nur irgendwie nach Keywords gehen, und das ist dann, das trägt nicht. Das trägt nicht, dass jemand wie du über 20 Jahre lang bloggt oder jemand wie ich 16 Jahre lang bloggt. Das trägt einfach nicht. Es muss intrinsisch werden. So, und dann gebe ich denen einfach so immer Themen vor. Jede Woche ein Thema, über das wir bloggen. Am Anfang so ganz kurze, einfache Themen. Und dann werden die immer komplexer. Machst du mal ein Beispiel? So. Zum Beispiel, letzte Woche haben wir in der Content Society gebloggt. Da haben wir unsere Methode erklärt, weil fast jeder Coach hat ja irgendwann eine eigene Methode. Mhm. Und wenn nicht, denken Sie jetzt zumindest drüber nach und überlegen. Mhm. Und vielleicht schreiben Sie den Blogartikel in einem halben Jahr, wenn Ihnen klar ist, dass Sie eine eigene Methode haben. Also ich briefe Sie immer mit so Themen. Ein einfaches Thema ist zum Beispiel einfach nur, was ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann erklären Sie irgendein Wort aus Ihrer täglichen Arbeit. Und dann sagen die immer, aber mir fällt nichts ein. Und ich so, ja, aber schau mal, welche Methoden benutzt du, welche Tools benutzt du, Fachbegriffe gibt es in deiner Branche. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Coaches haben, was ist der Unterschied zwischen Beratung und Coaching? Genau, das ist dann so ein zweiter Blogartikel. Genau, was ist der Unterschied zwischen X und Y? Das ist dann so die nächste Ausbaustufe eines Was-ist-Artikels. Oder die nächste ist, was ist XY und für wen ist das sinnvoll oder wer braucht das oder wer ist davon betroffen? Was auch noch möglich ist, ist, was ist besser, XY oder XZ? Zum Beispiel, was ist besser, Blogger.com oder WordPress? Und dann kommt natürlich, es kommt drauf an. Es ist immer eine Abwägungssache, und das kann man dann schreiben. Ich werde zum Beispiel immer gefragt, warum nutze ich ActiveCampaign und nicht MailChimp? Dazu sollte ich meinen Blogartikel schreiben, weil das wird ganz oft gefragt. Und so ergeben sich die Themen. Das sind jetzt so technische Themen, aber ich stelle ja ganz oft so Fragen, zum Beispiel so persönliche. Zum Beispiel gibt es auch einen tollen Blogartikel, den muss ich allerdings selbst noch verbloggen, ich kam noch nicht dazu. Und zwar machen wir das, ich glaube, in diesem Herbst, wo ich die Leute frage, welcher Persönlichkeitstyp bist du und wie wirkt sich das auf dein Business aus? Es gibt ja so verschiedene Persönlichkeitsanalyse-Tools, wo man dann entweder nach MBTI oder nach den Big Five und DISC und weiß der Geil. Genau, und dann nimmt man einfach eine davon heraus, definiert sich selber. Ich bin übrigens der Logiker, INTP. Und das hat ganz krasse Auswirkungen auf mein Business. Also, dass ich ein INTP bin, sieht man in meinen Kursen, wie strukturiert das alles ist. Alles in einem Trello-Board, alles fein aufeinander abgestimmt. Und du weißt jetzt schon, was du im Herbst... Ja, Leute, ich weiß jetzt schon, was ich im Dezember bloggen werde. Was weiß ich, was ich im Herbst... Du bist kein INTP, aber alles ist aber ja super. Auch, ne? Und das zeigt sich in deinem Business. Und das wird zum Beispiel ein Thema sein, das wir verbloggen werden. Was wir auch machen werden jeden Dezember ist, wir schreiben einen Jahresrückblick. Das ist natürlich ein epischer Blogartikel. Und auch das muss natürlich angeleitet werden, weil wenn ich jetzt einfach nur sage, ja, schreib doch einen Jahresrückblick. Wer macht denn das schon? Ja. Also auch wenn ich sage, schreib doch einen Blogartikel über deine Persönlichkeit und wie sich das auswirkt auf dein Business. Macht ja keiner, wenn wir sie nicht in einem Kurs immer wieder an die Hand nehmen und bei Fragen sie über die Frage drüber lupfen und wenn wir nicht diese Gemeinschaft bilden, weil wir Blogger, wir sind zwar intrinsische Blogger, wir die erste und zweite Generation, aber trotzdem haben viele das Bloggen aufgehört, weil irgendwann dieses Netzwerk weggefallen ist, weil alle bei Facebook waren, haben viele aufgehört zu bloggen. Und wenn dieses Netzwerk wieder kommt, werden wieder viel mehr Leute bloggen. Ich bin davon überzeugt und ich baue jetzt dieses Netzwerk, nicht nur für die Blogosphäre, sondern auch für mich selbst, weil ich das geil finde, weil mich das auch selber am Bloggen dranhält und ich das so schön fand in den Nullerjahren, was für eine Gemeinschaft wir da hatten, auch ohne Plattform, die uns verbunden hat. Wir haben uns einfach selber verbunden und das gibt es jetzt leider nicht mehr in dem Ausmaß und das möchte ich wieder schaffen. Ich möchte eine riesige Gemeinschaft an deutschsprachigen Bloggern gründen, aufbauen und nähren, damit wir einfach die deutschsprachige Blogosphäre wieder beleben, weil die ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die sieht ein bisschen vor sich hin und die könnte wieder so ein bisschen eine Frischzellenkur gebrauchen. So. Also wir haben den absurden Fall, dass wir zwar ganz viele Leute haben, also fast jeder, der eine Webseite hat, also meistens, wenn ich dann mit jemandem rede und sage, und wie ist es mit Bloggen? Ja, weil ja, die sehen dann sich bei, wenn man die Leute zu Xing und LinkedIn berät, dann sagt man ja, und den Content, den legst du natürlich in deinem Blog ab. Ja, und dann sagen die, ja, wie auf meiner Webseite? Sage ich, ja, aber ja, lass uns mal deine Webseite anschauen. Und dann macht man das Ding auf und guckt mal unter die Motorhaube und dann ist das ein WordPress, ja, meistens. Dann sage ich, also, muss nur deinem Webmaster sagen, hier bitte die Blogfunktion freischalten und dann kannst du da Artikel schreiben. Und dann musst du die nicht irgendwo verballern, ja, wo sie dann in den Orkus versinken und nie wieder von Google gefunden werden. Genau, das ist echt schade. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele, sagen wir mal, nicht technische Unternehmensberater, also jetzt nicht Leute, die Leuten eine Webseite bauen und dann sagen, ja, und dann hier kannst du bloggen und das machst du so und so, sondern eben die schon vom Marketing oder von der PR oder von sonst wo herkommen oder von einer normalen, also jetzt normalen kommunikativen Unternehmensberatung herkommen, dass die denen schon dann sagen, hier, und dann machen wir noch einen News-Teil, ja, die nennen es dann halt News-Teil auf deiner Seite und da kannst du die News reinschreiben, ja, und das beschränkt die Leute natürlich auch wieder. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, ich sehe das überraschend oft, dass ich Leute sehe, die haben ja einen Blog aktiv oder einen Newsbereich aktiv auf ihrer Webseite, aber ich würde die eben nicht im engeren Sinne als Blogger bezeichnen. Nein, die sind keine Blogger. Die fühlen sich auch nicht als Blogger. Blogger ist für die fühlen sich auch nicht wie eine Beleidigung. Und wir haben sozusagen den absurden Fall, um jetzt diesen Satz vielleicht doch nur abzuschließen, also jetzt nicht, weil ich mich unterbrochen habe, dass es praktisch immer mehr Blogs gibt, aber immer weniger Blogger, ja, oder eine immer kleinere Blogosphäre, weil sozusagen das Gespräch nicht mehr zwischen den Webseiten und auf den Webseiten stattfindet, sondern eben sozusagen im Schnellvorlauf bei Twitter und Facebook und sonst wo. Ja, nicht nur das. Durchrasselt. Meine Erkenntnis oder mal das, was ich sehe, ist ja auch, dass die Leute jetzt anders bloggen als früher. Früher war das ja so ein wilderes Bloggen, so ein bisschen, ich blogge halt mal was mir so einfällt und mehr Themen und so. Man hat nicht so ein enges Themenkorsett sich geschnürt. Und heute bloggen ja fast alle oder die meisten, die bloggen ja, weil sie das aus Businessgründen machen, weil sie eben Akquise betreiben wollen, weil sie Kunden haben möchten. Und die haben dann so in sich abgeschlossene Blog-Silos. Bloß nicht nach außen verlinken. Jemand könnte deinen Blog verlassen. Ja. So diese Denkweise, die finde ich so krass. Also die haben alle so eigene Content-Projekte, die einfach nur darauf abzielen, möglichst bei Google gut zu ranken, möglichst viel Traffic zu bekommen, möglichst viel die Leute zu konvertieren in Bezahlprodukte und bloß nicht sich zu vernetzen, weil sie sehen das als Schwäche an. Ich habe, glaube ich, 10 Jahre lang in meinen Blog-Schulungen immer den Satz gesagt, Blogartikel, der nicht auf ein anderes Blog verlinkt, ist kein Blogartikel. Ja, das ist leider dann, das ist dann halt einfach nur. Das ist dann halt ein Text auf deiner Webseite. Ja? Ja. Aber der redet nicht mit anderen, der kommuniziert nicht, ja. Ja? Der nimmt nichts auf, der denkt nichts weiter und so weiter. Ja. Ich fand es jetzt auch interessant, was du da über diese Persönlichkeitsgeschichten gesagt hast und das finde ich ist auch was ganz Spezielles am Bloggen. Dass ich immer sage, ein Artikel, also zum Beispiel ein Zeitungsartikel, den schreibt man, wenn man was weiß oder einen Fachartikel. Und einen Blogartikel, den schreibt man oft, nicht immer, aber oft auch einfach, wenn man eine Frage hat oder wenn man sagt, ich muss mal über das und das nachdenken. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass du deinen Graue-Haare-Artikel auch geschrieben hast, um darüber nachzudenken. Ja, es ist immer auch ein Reflektieren und ich reflektiere besser, wenn ich es öffentlich mache. Ja. Und ich sage auch immer, bitte veröffentlicht eure Blogartikel, auch wenn sie vielleicht noch nicht ganz fertig sind, weil ihr reflektiert anders über einen Text, den ihr veröffentlicht habt, als einen, der nur als Entwurf irgendwo schlummert und den die Welt nicht gesehen hat. Und klar, ich mache das natürlich, es ist meine Art, mein verlängertes Gehirn so ein bisschen. Es ist ein Nachdenken, es ist ein Reflektieren, es ist ein gespiegelt bekommen, indem ich etwas veröffentliche. Und natürlich veröffentliche ich nicht immer nur die Weisheit letzten Schluss oder irgendwas, was ich für mich definitiv weiß, sondern natürlich auch Überlegungen, Fragen, die ich habe, auf die ich noch keine Antwort habe oder meine Ziele oder irgendwas, was vielleicht noch nicht irgendwie sinnvoll zu lesen ist, weil es irgendwie eine Lösung bietet. sondern ich sehe mich als Bloggerin, die eben diese Facetten, die ich habe, abdeckt. Und ich bin eben nicht nur Expertin. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich bin jemand, die ihren Weg sucht. Ich bin Mutter. Ich bin Tochter. Ich bin, keine Ahnung, ich spiele so viele Rollen in meinem Leben. Und ich möchte, dass viele dieser Rollen in meinem Blog abgebildet werden, auch wenn ich quasi eine Expertin bin, die mit Bloggen und mit Kursen und so weiter Geld verdient, sage ich aber trotzdem, ich bin ja auch ein Mensch und die Leute kommen ja zu mir, weil ich eben so bin, wie ich bin und nicht einfach nur, weil ich einen Blogkurs habe. Es gibt ja Blogkurse wie Sand am Meer. Ja. Warum sollten sie zu mir kommen? Eben weil sie mich so cool finden. So, ja. das ist die Antwort. Und dass sie mich so cool finden, das lesen sie nicht aus meinen Anleitungen heraus, das lesen sie nicht aus meinen Checklisten heraus, das lesen sie aus den persönlichen Artikeln heraus. Darum sage ich auch immer, das Internet verbindet nicht Maschinen, sondern Menschen. Ja, immer nur. Also, und das ist natürlich auch die Grundlage von dem, was Blogs sind. Und jetzt wollte ich noch. Genau, und da auch also, nochmal ja, ein. Errate, wie mein erstes Blog hieß. Mein erstes Blog hieß Brainscan. Sehr gut. Ja, weil du sagst, mein verlängertes Gehirn. Ja, sehr gut. Und ich hatte natürlich endlos Suchtreffer mit Scan of the Brain. Ja, ja, so die ganzen medizinischen Sachen. Ja. Aber das gehört ja, auch dazu. Aber dann habe ich habe dann oben rechts ein Ding. Wenn Sie wirklich einen Brainscan suchen, gehen Sie bitte lang. Hier ist die Google-Suche dafür. Hier ist eine Webseite, die das, oder ich weiß gar nicht mehr, in der Tat, ich weiß nicht mehr, was ich da verlinkt habe, aber ich habe dann irgendwann gesagt, musst du wenigstens einen Service bieten, dass Leute so, if you're really looking for a brain scan, click here. Ja, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz noch so vielleicht als letztes noch dazu sagen, es gab ja auch früher ganz oft diese Unterscheidung, ja, schreibe ich jetzt für B2B oder B2C? Und ich immer so, hä? Also ich schreibe doch für Menschen, ist doch völlig egal, ob die jetzt als Unternehmer in einer Firma sitzen oder ob die jetzt abends durch Facebook durchscrollen oder was auch immer, irgendwas bei Google suchen, ist denn doch alles irgendwo Menschen. Völlig irrelevant, ob das jetzt B2B oder B2C ist. Aber das war irgendwie vor 10 Jahren, war das so die große Unterteilung, für wen ich blogge. Und ich nur so, ist mir völlig egal. Ich sage immer auch, Menschen, die Firmen googeln. Ja? Die suchen auch mal was bei Google. Und die suchen das Problem, ja. Gut, weil ich einen harten Breakup und du, glaube ich, auch, müssen wir Schluss machen. Wir könnten uns locker noch 3 Stunden über Blogs unterhalten. Wenn du mal irgendwas Cooles hast, dann quatschen wir mal wieder. Ja, sehr gerne. Und Judith, ich danke dir ganz herzlich. Ich dir auch. Liebe Leute, lebt lange in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye.